oder nicht. Die Suche nach extraterrestrischem Leben ist zu einer ernsthaften wissenschaftlichen Anstrengung geworden. Vielleicht ist sie töricht und dass der Erfolg ausbleibt, ist sehr gut möglich. Andere Zivilisationen haben vielleicht auch gelernt, in einem gefährlichen Kosmos lieber zu schweben. Verdächtig gemacht. Sanctuary. Thank you.